Aus Süddeutschland war dabei allein die Reichsflagge Nürnberg vertreten. Was ich hier an Eigenbrötelei, vor allem im Jungdeutschen Orden, antraf, berührte mich noch tiefer als die Haltung des Reichskanzlers und des Generals von Seeckt. Ich kehrte tief enttäuscht nach München zurück. Der passive Widerstand kam in Gang. Der deutsche Arbeiter stand auf dessen Seite. In Essen wie anderwärts wurden Arbeiter getötet. Führende Industrielle standen aufrecht. Begeisterte Jugend machte Sabotageakte. Junge Deutsche fanden zu mir ihren Weg und erzählten mir von ihrem Handeln. Was geschah, war unzulänglich, aber es zeigte doch Lebenswillen weiter Volkskreise, selbst in der weiter zunehmenden tiefen wirtschaftlichen Not. Die dringende Notlage weiter Volkskreise versuchte ich auch, soweit ich vermochte, zu lindern. In jenen Jahren wandten sich an mich zahlreiche Interviewer. Ich gab ihnen Auskunft, um dem Volke zu helfen. Auch in der deutschen Not jener Tage kamen solche zu mir. Ich gab dem Vertreter einer Kopenhagener Zeitung ein Interview und ließ sie dafür je 1 Million Mark. So tief war die Kaufkraft der Mark gesunken, der Ruhrhilfe und der Hilfe des Deutschen Offiziersvereins zuweisen. Natürlich gab ich sonst ein Interview ohne Entgelt. Nun wollte auch eine dänische Zeitung ein Interview haben. Ich hatte in Dänemark gesprochen und das genügte mir. Ich ließ den Interviewer abweisen. Trotzdem brachte er Mitteilungen über ein Gespräch mit mir. Es entspann sich nun in Dänemark, obwohl absichtlich herbeigeführt, ein Prozess zwischen dem richtigen und dem vermeintlichen Interviewer. Und ich sagte unter Eid aus, dass der vermeintliche Interviewer keine Unterhaltung mit mir gehabt hätte. Im Jahre 1926 bezichtigte mich, wenn ich mich nicht irre, das Berliner Tageblatt eines Meineides. 1928, als mein Freimaurerkampf begonnen hatte und mein Kampf gegen Rom in voller Blüte stand, eröffnete der damalige bayerische Staat gegen mich eine Untersuchung wegen Falscheides aufgrund eines Schreibens eines Juden, der jenen Artikel vorlegte, und einer anonymen Karte. Sie wurde abgebrochen, weil ein Amnestiegesetz inzwischen erlassen war. Dies bewahrte das deutsche Volk vor einer großen Schande. Bevor ich im Februar in Berlin gewesen war, war ich einer Einladung deutscher Landwirte nach Klagenfurt in Kärnten gefolgt. Hatten doch die Deutschen dort im Jahre 1919 jugoslawischen Eroberern starken Widerstand entgegengestellt und so deutsches Land für Österreich gerettet. Hatte doch auch die Abstimmung im Jahre 1921 in Tirol und Salzburg eine solche Mehrheit für den Anschluss an Deutschland gebracht, dass die Feindmächte entsetzt darauf bestanden, dass weitere Abstimmungen unterblieben. Dankbar erinnerte ich mich auch der Tapferkeit der deutschen Regimenter des kaiserlichen und königlichen österreichisch-ungarischen Heeres. Gern folgte ich daher der Einladung nach Klagenfurt. Der Aufenthalt daselbst sollte nun deshalb für mich so wichtig werden, weil ich während desselben einen tiefen Einblick in das Wollen wittelsbachisch-bayerischer Kreise bekam. Führende Männer Klagenfurts vertraten es. Sie glaubten wohl in mir einen Vertrauensmann der entsprechenden Kreise Münchens vor sich zu sehen. Sie erzählten mir von ihrem Streben, die österreichischen Länder mit Ausnahme Niederösterreichs mit Wien, das wohl dem Juden als Hauptstadt seines Paneuropa überlassen bleiben sollte, an Bayern anzuschließen. Auch hörte ich von dem Wirken des römischen Priesters Stempfle in diesem Sinne in Kärnten, der zurzeit mit seinem Miesbacher Anzeiger die Köpfe von Norddeutschen verwirrte, die alles begierig aufnahmen, was dieses Blatt ihnen über die Ordnungszelle Bayern suggerierte. Offen lagen die Pläne jener wittelsbachisch-bayerischen Kreise vor mir, wie sie ja schließlich im Anfange schon 1918 in Erscheinung getreten waren. Ich ließ den mir solches Mitteilenden keinen Zweifel, dass sie sich gründlich in mir getäuscht hätten. Bei meinem kurzen Aufenthalt in Wien wurden mir weitere Mitteilungen über solch wittelsbachisch-bayerisches Wollen. Auf der Fahrt von Klagenfurt nach Wien hatte ich ein eigenartiges Erlebnis. Kurz vor Leoben in Steiermark, wo mich auf dem Bahnhof die Schüler der Bergakademie begrüßen wollten, wurde der Zug auf offener Strecke angehalten. Wenig vertrauenserweckende Männer stürmten durch den Gang des Wagens, in dem ich mit meinem Begleiter saß, sahen auch in das Abteil, aber entfernten sich. Ich hörte später, dass ein Anschlag auf mich geplant gewesen sei. Vielleicht glaubten die Leute, ich führe in Uniform oder sonst irgendetwas. Jedenfalls erkannten sie mich offenbar nicht. Auch dieser Vorfall bewies mir die furchtbare Hetze gegen meine Person, aber auch die Herrschaft der Roten in jenen Gegenden Österreichs. Es selbst stand ganz unter Marxistenherrschaft. Nach meiner Rückkehr nach München erhob sich ein Sturm gegen mich in der schwarzen Presse Bayerns, namentlich in der Regensburg, von wo aus er dann hinüberwehte in die Deutschlands. Denn in dem Hass gegen mich, der mit der Furcht gepaart war, ich könne Einfluss in Deutschland gewinnen, waren sich alle Feinde des deutschen Volkes nach wie vor einig. Jetzt bekam ich zu meinem Staunen zu lesen, ich hätte mein Gastrecht in Bayern missbraucht, indem ich gegen das Haus Wittelsbach und Bayern gehetzt hätte. Auch meine Versprechungen, die ich bei meiner Übersiedlung von Berlin nach München gemacht hätte, mich politisch nicht zu betätigen, nicht gehalten. Solche Versprechungen waren mir ganz neu. Ich hatte keinerlei Zusicherungen gegeben, die völlig unter meiner Würde gewesen wären. Als Deutscher hatte ich überdies das Recht, auch in München zu wohnen. Ich wandte mich auch an Herrn von K., auf den jene Gerüchte zurückgingen, und erhielt von ihm unschöne Ausreden, er könne sich nicht mehr entsinnen und so weiter und so weiter. Ich hörte aber von Dritten, dass Herr von K. sich im Sommer 1920 an den ungekrönten König von Bayern, den Bauern Dr. Heim, gewandt und ihn gefragt hatte, ob er etwas gegen die Übergabe einer Wohnung an mich in München einzuwenden hätte. Dr. Heim hatte die Wohnungabgabe an mich gnädigst gestattet. Er war einst als Gast im großen Hauptquartier gewesen und muss wohl einen günstigen Eindruck von mir gewonnen haben. Vielleicht glaubte auch die Bayerische Volkspartei, in meiner Person einen Stein im Brett ihres Spiels zu haben, falls sie je in Erweiterung ihrer Ziele zur Eroberung ganz Deutschlands für Rom schreiten könnte. Auf die Anschuldigung in der deutschen Presse gab ich nun nachstehende Erklärung.